Die Mehrzahl der Patienten stand in kleinen Gruppen plaudernd umher. An zwei grün ausgeschlagenen Klapptischen lag man dem Spiele ob. Es war Domino an dem einen, Bridge an dem anderen Tische. Und hier waren es nur junge Leute, die spielten. Darunter Hermine Kleefeld. Die Inhaber des guten Russentisches hatten sich in den anstoßenden kleineren Salon zurückgezogen, der nur durch Portieren vom Spielzimmer getrennt war, und bildeten dort eine intime Clique. Madame Chuchat trug ein blaues Kleid mit weißem Spitzenkragen. Sie saß, als Mittelpunkt ihrer Gruppe, auf dem Sofa hinter dem runden Tisch, im Hintergrunde des kleinen Gemaches, das Gesicht dem Spielzimmer zugewandt. Hans Castorp, der die ungezogene Frau nicht ohne Missbilligung betrachten konnte, dachte bei sich, sie erinnert mich an irgendetwas, doch kann ich nicht sagen, an was. »Ist es erlaubt, sich nach Ihrem Befinden zu erkundigen, Ingenieur?« fragte Settembrini, welcher die Hände in den Hosentaschen zwischen den Gästen umhergeschlendert war und nun vor Hans Castorp hintrat. Noch immer trug er seinen grauen, flausartigen Rock und die hell karierten Beinkleider. »Und wie haben Sie Ihren Tag verbracht, den ersten Ihres Aufenthaltes an diesem Lustorte?« »Ich danke sehr. Ganz vorschriftsmäßig«, antwortete Hans Castorp, »vorwiegend auf horizontale Art, wie Sie es mit Vorliebe nennen sollen.« Settembrini lächelte. »Es mag sein, dass ich mich gelegentlich so ausgedrückt habe«, sagte er. »Nun, und Sie fanden sie kurzweilig, diese Lebensweise?« »Kurzweilig und langweilig, wie Sie nun wollen«, erwiderte Hans Castorp. »Das ist zuweilen schwer zu unterscheiden, wissen Sie. Ich habe mich durchaus nicht gelangweilt. Dazu ist es doch ein allzu munterer Betrieb bei Ihnen hier oben. Man bekommt so viel Neues und Merkwürdiges zu hören und zu sehen. Und doch ist mir auch andererseits wieder, als ob ich nicht nur einen Tag, sondern schon längere Zeit hier wäre. Geradezu, als ob ich hier schon älter und klüger geworden wäre. So kommt es mir vor. Klüger auch?« sagte Settembrini und zog die Brauen hoch. »Wollen Sie mir die Frage erlauben, wie alt sind Sie eigentlich?« Aber siehe da, Hans Castorp wusste es nicht. Er wusste im Augenblick nicht, wie alt er sei, trotz heftiger, ja verzweifelter Anstrengungen, sich darauf zu besinnen. Um Zeit zu gewinnen, ließ er sich die Frage wiederholen und sagte dann, »Ich? Wie alt?« »Ich bin natürlich im 24. Demnächst werde ich 24. Verzeihen Sie, ich bin müde«, sagte er, »und Müdigkeit ist noch gar nicht der Ausdruck für meinen Zustand. Kennen Sie das, wenn man träumt und weiß, dass man träumt und zu erwachen sucht und nicht aufwachen kann? Genauso ist mir zumut. Unbedingt muss ich Fieber haben, anders kann ich es mir gar nicht erklären. Wollen Sie glauben, dass ich bis zu den Knien hinauf kalte Füße habe? Wenn man so sagen darf, denn die Knie sind ja natürlich nicht mehr die Füße. Entschuldigen Sie, ich bin im höchsten Grade konfus. Und das ist ja am Ende auch kein Wunder, wenn man schon am frühen Morgen mit dem Pneumothorax angepfiffen wird.« Settembrini sah ihn an. Er schien nicht zugehört zu haben. Und wie heute Morgen sagte er je dreimal »so, so, so« und »si, si, si«, spöttisch, nachdenklich und mit scharfem S-Laut. »24«, sagten sie, fragte er dann. »Ingenieur, gestatten Sie mir noch einen unmaßgeblichen Vorschlag, wenn Sie so wollen. Da der Aufenthalt Ihnen nicht zuträglich zu sein scheint, da Sie sich körperlich und, wenn mich nicht alles täuscht, auch seelisch nicht wohl bei uns befinden, wie wäre es denn da, wenn Sie darauf verzichteten, hier älter zu werden, kurz wenn Sie noch heute Nacht wieder aufpackten und sich morgen mit den fahrplanmäßigen Schnellzügen auf- und davon machten?« »Sie meinen, ich sollte abreisen?« fragte Hans Castorp. »Wo ich gerade erst angekommen bin? Aber nein. Wie will ich denn urteilen nach dem ersten Tage?« Zufällig blickte er ins Nebenzimmer bei diesen Worten und sah dort Frau Chuchat von vorn, ihre schmalen Augen und breiten Backenknochen. »Woran«, dachte er, »woran und an wen in aller Welt erinnert sie mich nur?« Aber sein müder Kopf wusste die Frage trotz einiger Anstrengung nicht zu beantworten. »Natürlich fällt es mir nicht so ganz leicht, mich bei Ihnen hier oben zu akklimatisieren«, fuhr er fort, »das war doch vorauszusehen. Und deshalb gleich die Flinte ins Korn zu werfen, nur weil ich vielleicht ein paar Tage ein bisschen verwirrt und heiß sein werde, da müsste ich mich ja schämen. Geradezu feig würde ich mir vorkommen. Und außerdem ging es gegen alle Vernunft. Nein, sagen Sie selbst.« Er sprach auf einmal sehr eindringlich, mit erregten Schulterbewegungen, und schien den Italiener bestimmen zu wollen, seinen Vorschlag in aller Form zurückzunehmen. »Ich salutiere der Vernunft«, antwortete Settembrini, »ich salutiere übrigens auch dem Mute. Was Sie sagen, lässt sich wohl hören. Es dürfte schwer sein, etwas Triftiges dagegen einzuwenden. Auch habe ich wirklich schöne Fälle von Akklimatisation beobachtet. Da war im vorigen Jahre Fräulein Kneifer, Ottilie Kneifer, durchaus von Familie, die Tochter eines höheren Staatsfunktionärs. Sie war wohl anderthalb Jahre hier und hatte sich so vortrefflich eingelebt, dass sie als ihre Gesundheit vollkommen hergestellt war. Denn das kommt vor, man wird zuweilen gesund hier oben. Dass sie auch dann noch um keinen Preis fort wollte. Sie bat den Hofrat von ganzer Seele, noch bleiben zu dürfen. Sie könne und möge nicht heim. Hier sei sie zu Hause, hier sei sie glücklich. Da aber lebhafter Zudrang herrschte und man ihr Zimmer benötigte, so war ihr Flehen umsonst und man beharrte darauf, sie als gesund zu entlassen. Ottilie bekam hohes Fieber, sie ließ ihre Kurve tüchtig ansteigen, allein man entlarvte sie, indem man ihr das gebräuchliche Thermometer mit einer stummen Schwester vertauschte. Ach, Sie wissen noch nicht, was das ist. Es ist ein Thermometer ohne Bezifferung. Der Arzt kontrolliert es, indem er ein Maß daran legt und zeichnet die Kurve dann selbst. Ottilie, mein Herr, hatte 36,9. Ottilie war fieberfrei. Da badete sie im See. Wir schrieben Anfang Mai damals, wir hatten Nachtfröste. Der See war nicht geradezu eiskalt, er hatte genau genommen ein paar Grad über Null. Sie blieb eine gute Weile im Wasser, um dies oder jenes abzubekommen. Allein der Erfolg, sie war und blieb gesund. Sie schied in Schmerz und Verzweiflung, unzugänglich den Trostworten ihrer Eltern. »Was soll ich da unten?« rief sie wiederholt. »Hier ist meine Heimat. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Aber mir scheint, Sie hören mich nicht.« »Ingenieur, es kostet Sie Mühe, sich auf den Beinen zu halten, wenn mich nicht alles täuscht. Leutnant, hier haben Sie Ihren Vetter«, wandte er sich zu Joachim, der eben herantrat. »Führen Sie ihn zu Bette. Er vereinigt Vernunft und Mut, aber heute Abend ist er ein wenig hinfällig.« »Nein, wirklich, ich habe alles verstanden«, beteuerte Hans Castorp. »Die stumme Schwester ist also nur eine Quecksilbersäule, ganz ohne Bezifferung. Sie sehen, ich habe es vollkommen aufgefasst.« Aber dann fuhr er doch mit Joachim im Lift hinauf, zusammen mit mehreren anderen Patienten. Die Geselligkeit war beendet für heute, man ging auseinander und suchte Hallen und Loggien auf zur abendlichen Liegekur. Hans Castorp ging mit auf Joachims Zimmer. Er setzte sich in Joachims großen, geblümten Lehnstuhl, während er zusah, wie Joachim sich zur Liegekur fertig machte, sich mit erstaunlicher Gewandtheit in zwei große Kamelhaardecken zu wickeln begann, die über den Stuhl gebreitet waren. »Das machst du ja ausgezeichnet«, sagte Hans Castorp. »Es ist die Übung«, antwortete Joachim, indem er beim Sprechen das Thermometer mit den Zähnen festhielt. »Du lernst es auch. Morgen müssen wir uns unbedingt ein paar Decken für dich besorgen. Du kannst sie unten schon wieder brauchen. Und hier bei uns sind sie unerlässlich, besonders da du ja keinen Pelzsack hast.« »Ich lege mich aber bei Nacht nicht auf den Balkon«, erklärte Hans Castorp. »Das tue ich nicht. Ich sage es dir gleich. Es würde mir gar zu sonderbar vorkommen. Alles hat seine Grenzen. Und irgendwie muss ich ja schließlich auch markieren, dass ich nur zu Besuch bin bei euch hier oben. Ich sitze hier noch etwas und rauche meine Zigarre, wie es sich gehört. Sie schmeckt miserabel. Aber ich weiß, dass sie gut ist. Und das muss mir für heute genügen. Jetzt ist die Uhr gleich 9. Allerdings, leider ist es noch nicht mal 9. Aber wenn es 9:30 ist, dann ist es ja schon so weit, dass man halbwegs normalerweise zu Bett gehen kann.« Ein Frostschauer überlief ihn, einer und dann mehrere rasch hintereinander. Und so stand er denn schließlich auf, murmelte verzerrten Mundes etwas wie »Gute Nacht« und »Erfriere nur nicht« und »Zum Frühstück holst du mich ja wohl wieder« und schwankte über den Korridor in sein Zimmer hinüber. Beim Auskleiden sang er vor sich hin, jedoch nicht aus Fröhlichkeit. Dann legte er sich und löschte das Licht, indem er seinen heißen, verstörten Kopf auf das Sterbekissen der Amerikanerin zurückfallen ließ. Aufs Bestimmteste hatte er erwartet, dass er sogleich in Schlaf sinken werde. Doch stellte sich das als Irrtum heraus, und seine Lider, die er vorhin kaum offen zu halten vermocht hatte, jetzt wollten sie durchaus nicht geschlossen bleiben, sondern öffneten sich unruhig zuckend, sobald er sie senkte. Es war noch nicht seine gewohnte Schlafenszeit, sagte er sich, und dann hatte er wohl tagüber zu viel gelegen. Auch wurde draußen ein Teppich geklopft, was ja wenig wahrscheinlich und in der Tat überhaupt nicht der Fall war, sondern es erwies sich, dass sein Herz es war, dessen Schlag er außer sich und weit fort im Freien hörte. Genauso, als werde dort draußen ein Teppich mit einem geflochtenen Rohrklopfer bearbeitet. Später kam der Schlummer, aber mit ihm kamen die grausen Traumbilder, noch grausere als in der ersten Nacht, aus denen er des Öfteren schreckhaft oder einem wirren Einfall nachjagend emporfuhr. Ihm träumte, er sähe Hofrat Behrens mit krummen Knien und steif nach vorn hängenden Armen die Gartenpfade dahinwandeln, indem er seine langen und gleichsam öde anmutenden Schritte einer fernen Marschmusik anpasste. Dann schien es dem Träumenden, als befinde er sich auf dem Schulhof, wo er so viele Jahre hindurch die Pausen zwischen den Unterrichtsstunden verbracht und sei im Begriffe, sich von Madame Chauchat, die ebenfalls zugegen war, einen Bleistift zu leihen. Sie gab ihm den rot gefärbten, nur noch halblangen, in einem silbernen Crayon steckenden Stift, in dem sie Hans Castorp mit angenehm heiserer Stimme ermahnte, ihn ihr nach der Stunde bestimmt zurückzugeben. Und als sie ihn ansah mit ihren schmalen, blau-grau-grünen Augen über den breiten Backenknochen, da riss er sich gewaltsam aus dem Traum empor, denn nun hatte er es und wollte es festhalten, woran und an wen sie ihn eigentlich so lebhaft erinnerte. Eilig brachte er die Erkenntnis für morgen in Sicherheit, denn er fühlte, dass Schlaf und Traum ihn wieder umfingen und sah sich alsbald in der Lage, Zuflucht vor Dr. Krokowski suchen zu müssen, der ihm nachstellte, um Seelenzergliederung mit ihm vorzunehmen, wovor Hans Castorp eine wahrhaft unsinnige Angst empfand. Er floh vor dem Doktor behinderten Fußes an den Glaswänden vorbei, durch die Balkonlogen, sprang mit Gefahr seines Lebens in den Garten hinab, suchte in seiner Not sogar die rotbraune Flackenstange zu erklettern und erwachte schwitzend in dem Augenblick, als der Verfolger ihn am Hosenbein packte. Kaum jedoch hatte er sich ein wenig beruhigt und war wieder eingeschlummert, als sich der Sachverhalt folgendermaßen für ihn gestaltete. Er bemühte sich, mit der Schulter Settembrini vom Fleck zu drängen, welcher dastand und lächelte, fein, trocken und spöttisch, unter dem vollen schwarzen Schnurrbart. Allein Settembrini ließ sich nicht von der Stelle drängen. Und Hans Castorp stand noch, um nachzudenken, was hier zu tun sei, als ihm ganz unverhofft die ausgezeichnete Einsicht zuteil wurde, was eigentlich die Zeit sei, nämlich nichts anderes als einfach eine stumme Schwester, eine Quecksilbersäule, ganz ohne Bezifferung, für diejenigen, welche mogeln wollten. Worüber er mit dem bestimmten Vorhaben erwachte, seinem Vetter Joachim morgen von diesem Funde Mitteilung zu machen. Einen Traum aber träumte Hans Castorp sogar zweimal in dieser Nacht. Und zwar beide Male genau in derselben Form, das letzte Mal gegen Morgen. Er saß im Saal mit den 7 Tischen, als unter dem größten Geschmetter die Glastür ins Schloss fiel und Madame Chauchat hereinkam im weißen Sweater, die eine Hand in der Tasche, die andere am Hinterkopf. Statt aber zum guten Russentische zu gehen, bewegte die unerzogene Frau sich ohne Laut auf Hans Castorp zu und reichte ihm schweigend die Hand zum Kusse. Aber nicht den Handrücken reichte sie ihm, sondern das Innere. Und Hans Castorp küsste sie in die Hand. Und ihre unveredelte, ein wenig breite und kurzfingerige Hand mit der aufgerauten Haut zu Seiten der Nägel. Da durchdrang ihn wieder von Kopf bis zu Fuß jenes Gefühl von wüster Süßigkeit, das in ihm aufgestiegen war, als er zur Probe sich des Druckes der Ehre ledig gefühlt und die bodenlosen Vorteile der Schande genossen hatte. Dies empfand er nun wieder in seinem Traum nur ungeheuer viel stärker. »Ist jetzt euer Sommer zu Ende?« fragte Hans Castorp am dritten Tage ironisch seinen Vetter. Es war ein schrecklicher Wettersturz. Der zweite Tag, den der Hospitant vollständig hier oben verlebt hatte, war prächtig sommerlich gewesen. Am dritten Tage jedoch war es genau, als ob die Natur zu Falle gebracht und jede Ordnung auf den Kopf gestellt würde. Hans Castorp traute seinen Augen nicht. Es war nach der Hauptmahlzeit und man befand sich seit 20 Minuten in der Liegekur, als die Sonne sich eilig verbarg, hässlich torfbraunes Gewölk über die südöstlichen Kämme heraufzog und ein Wind von fremder Luftbeschaffenheit, kalt und das Gebein erschreckend, als käme er aus unbekannten eisigen Gegenden, plötzlich durch das Tal fegte, die Temperatur umstürzte und ein ganz neues Regiment eröffnete. »Schnee«, sagte Joachims Stimme hinter der Glaswand. »Was meinst du mit Schnee?« fragte Hans Castorp darauf. »Du willst doch nicht sagen, dass es jetzt schneien wird.« »Sicher«, antwortete Joachim. »Den Wind, den kennen wir. Wenn der kommt, dann gibt es Schlittenbahn.« »Unsinn«, sagte Hans Castorp. »Wenn mir recht ist, so schreiben wir Anfang August.« Aber Joachim hatte wahr gesprochen, eingeweiht, wie er war, in die Verhältnisse. Denn binnen wenigen Augenblicken setzte unter wiederholten Gewitterschlägen ein gewaltiges Schneetreiben ein. Ein Gestöber so dicht, dass alles in weißen Dampf gehüllt erschien und man von Ortschaft und Tal fast nichts mehr erblickte. Es schneite den ganzen Nachmittag fort. »Ist jetzt euer Sommer zu Ende?« fragte Hans Castorp seinen Vetter mit bitterer Ironie. »Das kann man nicht sagen«, erwiderte Joachim sachlich. »Will's Gott, so wird es noch schöne Sommertage geben. Selbst im September ist das noch sehr wohl möglich. Aber die Sache ist die, dass die Jahreszeiten hier nicht so sehr voneinander verschieden sind. Es gibt Wintertage und Sommertage und Frühlings- und Herbsttage, aber so richtige Jahreszeiten, die gibt es eigentlich nicht bei uns hier oben.« »Das ist ja eine schöne Konfusion«, sagte Hans Castorp. Er ging in Überschuhen und Winterpalto mit seinem Vetter in den Ort hinab, um sich Decken für die Liegekur zu besorgen, denn es war klar, dass er bei dieser Witterung mit seinem Plaid nicht auskommen werde. Natürlich war es um die Zeit nach dem zweiten Frühstück, denn sonst bot die Tagesordnung keine Gelegenheit, in den Ort hinunterzugehen. Es regnete jetzt und der Schnee auf den Straßen hatte sich in spritzenden Eisbrei verwandelt. Auf dem Heimwege holten sie Settembrini ein, welcher unter einem Regenschirm, wenn auch barhäuptig, ebenfalls dem Sanatorium zustrebte. Der Italiener sah gelb aus und befand sich ersichtlich in elegischer Stimmung. In reinen und wohlgeformten Worten jammerte er über die Kälte, die Nässe, unter der er so bitter litt. Wenn wenigstens geheizt würde, aber diese elenden Machthaber ließen die Heizung ja ausgehen, sobald es zu schneien aufhöre. Eine stumpfsinnige Regel, ein Hohn auf alle Vernunft. Und als Hans Castorp einwandte, er denke sich, dass eine mäßige Zimmertemperatur wohl zu den Kurprinzipien gehöre, man wolle einer Verwöhnung der Patienten offenbar damit vorbeugen, da antwortete Settembrini mit dem heftigsten Spott. »Ei, in der Tat, die Kurprinzipien, die hehren und unantastbaren Kurprinzipien. Hans Castorp spreche wahrhaftig in dem richtigen Tone von ihnen, nämlich in dem der Religiosität und der Unterwürfigkeit. Welche Typen, die uns umgeben, dieser närrische Teufelsknecht von Hofrat, Krokowski!« Und Settembrini tat, als müsse er sich die Zunge zerbrechen. »Krokowski, dieser schamlose Beichtvater, der mich hasst, weil meine Menschenwürde mir verbietet, mich zu seinem pfäffischen Unwesen herzugeben. Und an meinem Tische, welche Gesellschaft, in der ich zu speisen, gezwungen bin!« Hans Castorp lachte gutmütig. Dann sagte er, »Gott, ja, Die Gesellschaft ist wohl ein bisschen gemischt in so einer Anstalt. Man kann sich die Tischnachbarn nicht aussuchen. Wohin sollte denn das auch führen? Man denkt, ein dummer Mensch muss gesund und gewöhnlich sein und Krankheit muss den Menschen fein und klug und besonders machen. So denkt man es sich in der Regel, oder nicht? Ich sage da wohl mehr, als ich verantworten kann, schloss er. Es ist nur, weil wir zufällig darauf kamen. Und er verwirrte sich. Auch Joachim war etwas verlegen und Settembrini schwieg mit erhobenen Augenbrauen, indem er sich den Anschein gab, als warte er aus Höflichkeit das Ende der Rede ab. In Wirklichkeit hatte er es darauf abgesehen, Hans Castorp erst völlig aus dem Konzept kommen zu lassen, bevor er antwortete. »Sapristi, Ingenieur, auch mir ist ein geistreicher Kranker lieber als ein schwindsüchtiger Dummkopf. Aber Krankheit ist durchaus nicht vornehm. Durchaus nicht ehrwürdig. Diese Auffassung ist selbst Krankheit. Oder sie führt dazu. Vielleicht rufe ich am sichersten Ihren Abscheu gegen Sie wach, wenn ich Ihnen sage, dass sie betagt und hässlich ist. Sie rührt aus abergläubisch zerknirschten Zeiten her, in denen die Idee des Menschlichen zum Zerrbild entartet und entwürdigt war. Angstvollen Zeiten, denen Harmonie und Wohlsein als verdächtig und teuflisch galten. Während Bresthaftigkeit damals einem Freibrief zum Himmelreich gleichkam. Vernunft und Aufklärung jedoch haben diese Schatten vertrieben, welche auf der Seele der Menschheit lagerten. Noch nicht völlig. Sie liegen noch heute im Kampfe mit ihnen. Dieser Kampf aber heißt Arbeit, mein Herr, irdische Arbeit. Arbeit für die Erde, für die Ehre und die Interessen der Menschheit. Und täglich aufs Neue, gestählt in solchem Kampfe, werden jene Mächte den Menschen vollends befreien und ihn auf den Wegen des Fortschrittes und der Zivilisation einen immer helleren, milderen und reineren Lichte entgegenleiten. Donnerwetter, dachte Hans Castorp bestürzt und beschämt, das ist ja eine Arie. Sehr schön, Herr Settembrini. Es ist geradezu hörenswert, wie Sie das so zu sagen wissen. Man könnte es gar nicht plastischer ausdrücken, meine ich. Rückneigung, setzte Settembrini wieder ein, indem er seinen Regenschirm über den Kopf eines Vorübergehenden hinweghob. Geistige Rückneigung in die Anschauungen jener finsteren, gequälten Zeiten. Glauben Sie mir, Ingenieur, das ist Krankheit. Eine sattsam erforschte Krankheit, für welche die Wissenschaft verschiedene Namen besitzt. Einen aus der Sprache der Schönheits- und Seelenlehre und einen aus der Politik. Schulausdrücke, die nichts zur Sache tun und deren Sie gern entraten mögen. Da aber im Geistesleben alles zusammenhängt, prägen Sie es sich ein, dass Krankheit weit entfernt etwas Vornehmes, etwas allzu Ehrwürdiges zu sein, um mit Dummheit leidlicherweise verbunden sein zu dürfen, vielmehr Erniedrigung bedeutet. Ja, eine schmerzliche, die Idee verletzende Erniedrigung des Menschen, die man im Einzelfalle schonen und betreuen möge, aber die geistig zu ehren, Verirrung, prägen Sie sich das ein, eine Verirrung und aller geistigen Verirrung Anfang ist. Krank und dumm, in Gottes Namen, das ist die Misere selbst. Die Sache ist einfach, es bleibt nichts als Erbarmen. Kennen Sie Leopardi, Ingenieur, oder Sie, Leutnant? Ein unglücklicher Dichter meines Landes, ein bucklichter, kränklicher Mann mit ursprünglich großer, durch das Elend seines Körpers aber beständig gedemütigter und in die Niederungen der Ironie herabgezogener Seele, deren Klagen das Herz zerreißen. Hören Sie dieses! Und Settembrini begann, Italienisch zu rezitieren, indem er die schönen Silben auf der Zunge zergehen ließ, den Kopf hin und her bewegte und zuweilen die Augen schloss, unbekümmert darum, dass seine Begleiter kein Wort verstanden. Sichtlich war es ihm darum zu tun, sein Gedächtnis und seine Aussprache selbst zu genießen und vor den Zuhörern zur Geltung zu bringen. Endlich sagte er, aber Sie verstehen nicht. Sie hören, ohne den schmerzlichen Sinn zu erfassen. Der Krüppel Leopardi, meine Herren, empfinden Sie dies ganz, entbehrte vor allem der Frauenliebe. Und dies war es wohl namentlich, was ihn unfähig machte, der Verkümmerung seiner Seele zu steuern. Der Glanz des Ruhmes und der Tugend verblasste ihm. Die Natur erschien ihm böse, übrigens ist sie böse. Dumm und böse, Ich gebe ihm recht hierin. Und er verzweifelte, es ist furchtbar zu sagen, er verzweifelte an Wissenschaft und Fortschritt. Hier haben Sie Tragik, Ingenieur. Hier haben Sie Ihr Dilemma für das menschliche Gefühl. Ein Mensch, der als Kranker lebt, ist nur Körper. Das ist das Widermenschliche und Erniedrigende. Er ist in den meisten Fällen nichts Besseres als ein Kadaver. Die Herren haben Einkäufe gemacht? Fragte er veränderten, leichten Todes. Nein, nichts weiter, sagte Hans Castorp. Das heißt, wir haben ein paar Decken für meinen Vetter besorgt, antwortete Joachim gleichgültig. Für die Liegekur bei dieser Hundekälte. Ich soll ja mitmachen die paar Wochen, sagte Hans Castorp lachend und sah zu Boden. Aha, Decken, Liegekur, sagte Settembrini. So, so, so, ei, ei, ei. In der Tat, placet experiri, wiederholte er mit italienischer Aussprache und verabschiedete sich, denn sie hatten begrüßt von dem hinkenden Concierge das Sanatorium betreten und in der Halle schwenkte Settembrini in die Konversationsräume ab, um vor Tische Zeitungen zu lesen, wie er sagte. Die zweite Liegekur schien er schwänzen zu wollen. »Gott bewahre«, sagte Hans Castorp, als er mit Joachim im Lift stand, »das ist wirklich ein Pädagog. Er sagt es ja neulich schon selbst, dass er so eine Ader habe. Man muss furchtbar aufpassen mit ihm, dass man kein Wort zu viel sagt, sonst gibt es ausführliche Lehren. Aber hörenswert ist es ja, wie er zu sprechen versteht. Jedes Wort springt ihm so rund und appetitlich vom Munde, ich muss immer an frische Semmeln denken, wenn ich ihm zuhöre.« Joachim lachte. »Das sage ihm lieber nicht. Ich glaube doch, er wäre enttäuscht zu erfahren, dass du an Semmeln denkst bei seinen Lehren.« »Meinst du?« »Ja, das ist noch gar nicht mal sicher. Ich habe immer den Eindruck, dass es ihm nicht ganz allein um die Lehren zu tun ist, vielleicht um sie erst in zweiter Linie, sondern besonders um das Sprechen. Wie er die Worte springen und rollen lässt, so elastisch wie Gummibälle, und dass es ihm gar nicht unangenehm ist, wenn man namentlich darauf achtet.« Er ist ein Oppositionsmann. Darüber war ich mir gleich im Klaren. Er hackt auf alles Bestehende. Und das hat immer etwas Verwahrlostes. Ich kann mir nicht helfen. Das sagst du so, antwortete Joachim bedächtig. Aber dann hat es doch wieder auch etwas Stolzes, was gar nicht verwahrlost anmutet. Sondern im Gegenteil, er ist doch ein Mensch, der auf sich hält. Oder auf die Menschen im Allgemeinen. Und das gefällt mir an ihm. Das hat was Anständiges in meinen Augen. »Da hast du recht«, sagte Hans Castorp. »Er hat sogar etwas Strenges. Es wird einem öfter ganz ungemütlich, weil man sich, sagen wir mal, kontrolliert fühlt. Doch, das ist gar keine schlechte Bezeichnung. Willst du glauben, dass ich immer das Gefühl hatte, er wäre nicht einverstanden damit, dass ich mir Decken zum Liegen gekauft habe? Er hätte etwas dagegen und hielte sich irgendwie darüber auf.« »Nein«, sagte Joachim erstaunt besonnen, »wie könnte das wohl sein? Das kann ich mir doch nicht denken.« Und dann ging er das Thermometer im Munde mit Sack und Pack in die Liegekur, während Hans Castorp gleich begann, sich für die Mittagsmahlzeit zu säubern und umzukleiden. Es war ohnedies nur noch ein knappes Stündchen bis dahin.